Herzlich willkommen zur neuen Reihe Subjektgesellschaft Krise. Wir freuen uns, dass so viele Leute trotz der ungünstigen Verortung der Prüfungszeit gekommen sind. Wir hatten das anders geplant, aber dann ist ziemlich viel schief gegangen. In unserer Reihe, die aus drei Vorträgen besteht, wollen wir eigentlich zwei Momente irgendwie zusammendenken oder zumindest über deren Verhältnisse unterhalten. Auf der einen Seite ist das, was ja eigentlich leicht zu beobachten ist, irgendwie die Zunahme von Rassismus, Sexismus, irgendwie Antifeminismus, verschwörungstheoretischen Denken. Teilweise sind in meinen Augen schon so weit zugenommen, dass man ja eine gewisse Normalität, wenn man das hört, irgendwie empfindet. Und auf der anderen Seite geht es eben darum, um so ein weit verbreitetes doch Krisenbewusstsein irgendwie. Also dass man doch unglaublich viele Leute hat, die so mit Sachen, die sie vorher nie gestört haben, irgendwie gesellschaftlichen Prozessen irgendwie plötzlich immens unzufrieden sind und sich eben nicht mehr integriert sind in die politischen Strukturen oder in das politische Desinteresse, was sie vorher auch irgendwie integriert hat. Und wir haben uns überlegt, dass wir den Zusammenhang eben der Krisenreaktion irgendwie, als welche wir Rassismus, Antifeminismus und auch Verschwörungstheorie erstmal begreifen wollen und eben mit gesellschaftlichen Krisenprozessen. Und in dieses Verhältnis soll eben die Reihe gehen. Wir haben das in drei Vorträgen organisiert. Heute geht es eben um Rassismus in der gegenwärtigen Krise der Gesellschaft. Dafür haben wir Ivo Eichhorn eingeladen. Am 28. Februar haben wir uns Florian Hessel eingeladen. Er wird über Verschwörungstheorien und Krise reden. Und zum Schluss der Reihe kommt Karin Stöckner und die spricht eben zur Krise und zum organisierten Antifeminismus. Ja. Und damit würde ich das Wort an Ivo übergeben. Vielen Dank, dass du gekommen bist. Ja, danke für die Einladung. Schön, dass ihr da seid. Weiß jetzt nicht, freue mich einfach. Und will heute, wie gesagt, wie du gerade gesagt hast, mit dem Rassismus in der gegenwärtigen politisch-ideologischen Krise sprechen, versuchen zu denken, wie der Rassismus sich hier neu artikuliert, und werde dafür aber zunächst allgemein sozusagen einen Ansatz kritischer Rassismustheorie vorzustellen versuchen. Dieser Ansatz bezieht sich grob vor allem auf die Theorien und Interventionen Etienne Balibars, dessen wichtigste Texte zur Veränderung des Rassismus alle aus den späten 80er, 90er Jahren und frühen 90er Jahren stammen. Und vor allem, es gibt viele verstreut, auch zur aktuellen Situation schreibt er nach wie vor. Aber die grundlegenden Sachen lassen sich da gut finden in dem gemeinsam mit Immanuel Wallerstein geschriebenen Buch Rasse, Klasse, Nation. Und das ist 1990 auf Deutsch erschienen und stellt vielleicht eine der wichtigen Grundlagen für die Herausbildung einer, naja, man könnte es kritische Rassismustheorie nennen, die sich seit den frühen 90er Jahren im deutschsprachigen Raum gebildet hat. Und da beziehe ich mich, also ich sage das jetzt so vorneweg und fange dann an, auf einen der Protagonisten dieser deutschsprachigen Herausbildung, neben so Gruppen wie Kanak Attack, die es ja mittlerweile nicht mehr gibt, oder Leute wie Nora Rätsel oder Serhat Karaikali, wäre das Joost Müller. Und da von ihm erscheint jetzt gerade oder ist gerade vor zwei Tagen erschienen ein neues Buch, in dem es auch nochmal um die aktuellen Prozesse geht, aber hauptsächlich allgemein ideologietheoretisch, das mit dem Titel Ideologische Form. Und darum findet sich in dem Buch findet sich dann auch nochmal von uns zusammen so eine Kurzfassung seiner Beiträge zu einer kritischen Rassismustheorie aus den letzten so 25 Jahren. Da kann man dann auch noch vielleicht nochmal, weil man der erste allgemeine Teil meines Vortrags darauf basiert, vielleicht nochmal gut nach- und weiterlesen, denn ich werde jetzt hier nicht alle Thesen dieses Textes reproduzieren, um noch genügend Zeit zu haben für dann den zweiten längeren Teil, in dem ich versuchen werde, die Verstärkung des Rassismus in der gegenwärtigen Krise zu denken. Also dennoch findet sich aber in dem Buch theoretisch ausformuliert sozusagen die Grundbewegung, die auch meine Überlegung dann im zweiten Teil zum Rassismus kennzeichnet. Und zwar wäre das der Versuch eines Zusammenkommens von Ideologietheorie und Ideologiekritik, ohne sich sozusagen in ihren jeweiligen Fallstricken zu verheddern. Das heißt, ohne einen Standpunkt einzunehmen des absoluten Wissens oder des herrschenden Präsentismus. Eine solche Verbindung von einer Ideologiekritik, wie sie sich seit den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts entwickelt hat, mit Ansätzen, mit materialistischen, diskursanalytischen Ansätzen, kommt darauf noch gleich, und also eine Entwicklung einer Ideologietheorie aus den 60er und 70er Jahren, da Verbindungslinien zu ziehen, das, glaube ich, braucht es, wenn nicht die Ableitungen auf der einen Seite des Rassismus aus den ökonomischen Verhältnissen und sozusagen die Homologiebildung, das ist nach einem bestimmten Modell des Ausdrucks gedacht wird. Der Rassismus funktioniert so wie die, etwa zum Beispiel die Verdinglichung, oder auf der anderen Seite eine Unfähigkeit zur Kritik von sozialen Herrschaftsverhältnissen reproduziert werden sollen. Aber ich glaube, darauf, es wird auch hoffentlich in meinem Vortrag klar, dass ich versuche, dass das gelingt, dass beides nicht reproduziert wird, sondern in der Verbindung sozusagen, und dafür entwickelt das Buch nochmal allgemeiner, sozusagen die Ideologiekritik, die Fähigkeit zur Kritik halt gerade daraus zieht, dass man nicht ein kritisches Subjekt affirmiert, für das es dann doch sowas gibt wie eine Transparenz der Welt im Vorhinein, sondern indem man sich an den Rändern der Subjektivierung bewegt und dabei in der Untersuchung der ideologischen Formen neue Formen des gesellschaftlichen Zusammenlebens ins Spiel bringt. Das wird alles hoffentlich gleich klar. Ich steige jetzt ein mit den Überlegungen, die darauf sich stützen, allgemein zu einer, was eine kritische Rassismustheorie bedeuten könnte. Ich mache eigentlich nur kurz drei Punkte. Ich weiß auch nicht, inwiefern euch das bekannt ist. Wenn nicht, unterbrecht mich einfach, wenn es so ist, dass ihr sagt, haben wir alles schon tausendmal gehört. Es sind eigentlich grundlegend drei Punkte. Zum einen, dass für eine kritische Rassismustheorie die Annahme wichtig ist, dass Rassismus nicht einfach das ist, was etwa der deutsche Faschismus Mitte der 1930er Jahre mittels der Nürnberger Gesetze und ihrer Durchführungsbestimmungen bis hin zur NS-Vernichtungspolitik exekutierte, sondern dass er in gewandelter Form, man kann das nicht vorschnell vergleichen, überhaupt nicht, aber in gewandelter Form als alltäglicher und als struktureller Rassismus auch in der gegenwärtigen Gesellschaft eine Rolle spielt, eine nicht zu vernachlässigende Rolle spielt, als Grundbestandteil dieser Gesellschaft. Dazu hat sich sozusagen ein Wissen über das Phänomen in der kritischen Rassismustheorie etabliert, demzufolge Rassismus aber jetzt nicht, wie ich gerade schon darauf angespielt habe, eine Form ist, eine festgelegte Form von Diskriminierung und Ausgrenzung, sondern Rassismus hat sozusagen unterschiedliche historische wie auch gegenwärtige Formen, die nicht in einen Topf geworfen werden können. Also auf einer phänomenologischen Ebene wäre es besser, dann vielleicht sogar von den Rassismen zu sprechen, obwohl natürlich Strukturmerkmale da sind, die es rechtfertigen, dass es Rassismus ist, aber es gibt verschiedene Ausprägungen des Rassismus. Also der NS-Rassismus der antisemitischen Volksgemeinschaft und der Rassismus der weißen Suprematie in den USA sind erstmal verschiedene Dinge in ihrer Entstehung und in ihrer Ausbreitung, und der Rassismus der Apartheid in Südafrika ist nochmal was anderes. Nur wenn wir eine differenzierte Analyse sozusagen da immer anstreben, können die verschiedenen ökonomischen Bedingungen, die politischen Strategien und die ideologischen Elemente, die zur Ausbreitung des Rassismus führen, nämlich überhaupt erst in den Blick genommen werden. Und jetzt sozusagen diese Theorien, von denen ich gerade sprach, die sich ausgehend von den antirassistischen und antinationalen Kämpfen seit den frühen 1990er Jahren also sozusagen in Reaktion auf die damaligen Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte, etwa in Mannheim, Solingen oder auch in Rostock gebildet haben. Diese Theorien, die sich da in Deutschland gebildet haben, gehen außerdem, das kennzeichnet die sozusagen grundlegend davon aus, wie auch Libar und so weiter, dass die Trennung von einem eigenen und einem Fremden, die Spaltung sozusagen eines Selbst von den anderen, dass das eine ideologische Konstruktion ist, die das, was dann Rassen sein sollen oder Ethnien sein sollen, überhaupt erst produziert. Also, dass Rassen oder Ethnien keine vorgegebenen biologischen oder kulturellen Einheiten sind, keine Entitäten, sondern dass die genau durch den Rassismus produziert werden. Also in einer Bündelung von verschiedenen Stigmatisierungen, von körperlichen Stigmatisierungen, habituellen, aber auch phantasmatischen und religiösen und sozialen Merkmalen sozusagen konstruiert, geschaffen werden und immer wieder sich neu zusammensetzen lassen. Was dann die zahlreichen rassistischen Artikulationen ermöglicht und die unterschiedlichen auch Ausprägungen von Rassismus oder der verschiedenen Rassismen. Also worauf es ankommt, ist, dass Wörter wie Rasse, auch wenn sie gar nicht mehr verwendet werden, sondern eher heute hervorkommen, Wörter wie Kultur, Wörter wie Ethnie, einen Komplex von Bedeutungen verknüpfen und herstellen, nachdem soziale Gruppen in einer Gesellschaft, wie auch sozusagen weltweit, voneinander getrennt werden können. Und dass diese Trennung oder die Differenz, die dieser Trennung zugrunde liegt, dass das eine produzierte Differenz ist, also keine vorgefundene. Dass es also nichts Eigenes und Fremdes einfach so gibt, sondern dass die als solche auch erlebte Differenz in Form von fiktiven Prozessen hergestellt wird. Hier kommt dann auch, oder hier stellt sich sowas dann auch in Widerspruch zu einem Konzept, das Rassismus als falsches Bewusstsein versteht. Also sicherlich verkennt der Rassist die gesellschaftliche Realität und weil er sie ja in kulturelle und körperliche Stigmata geschieden darstellt. Und zweifellos trennt und entfernt der Rassist die gesellschaftlich existierenden Gruppen voneinander, um sie zu kontrollieren. Kultur, Ethnie, Rasse, diese Bedeutungskomplexe sind als ideologische Konstruktion selber Ausdruck einer herrschaftlich hierarchisierten und durch soziale Kontrolle gekennzeichneten Gesellschaft. Aber, und das ist vielleicht der entscheidende Punkt, diese Konstruktion ist mehr als eine falsche Bewusstseinsform, sondern sie vollzieht sich dann immer durch oder reproduziert sich immer durch Praktiken und Rituale des Zusammenlebens. Also sie wäre deshalb eher schon vielleicht als falsche Lebensform abzulehnen. Sie zieht Grenzen, fiktive Grenzen, aber diese fiktiven Grenzen sind nicht nur Hirngespinste, sondern sie werden dadurch, sie bekommen institutionelle Realität. Das schlägt sich nieder im Pass, in den unterschiedlichen Behandlungsweisen, in den unterschiedlichen Praktiken, in unterschiedlichen wie soll man sagen, ein gutes Beispiel ist, unterschiedlichen auch in der Schule Sprachkenntnisse, die vorausgesetzt werden, also dass etwas als Muttersprache gilt und etwas als eine andere Sprache gilt. Also was das in deutschen Schulen gilt Deutsch als die deutsche Sprache, das ist ein Teil dieser grundlegenden Einschreibung, wo das Eigene und das Fremde voneinander getrennt wird. Und darauf kann sich der Rassismus dann stützen, weil dadurch es ist ja uns immer im Alltag sozusagen geläufig, was das Fremde zu sein scheint und was das Eigene zu sein scheint. Was das Deutsche zu sein scheint und das Nicht-Deutsche. Das Europäische, das Nicht-Europäische. Und das hat natürlich eine jahrhundertelange Geschichte, die ein fester Bestandteil von nationaler Identität geworden ist. Oder um die sich herum überhaupt so etwas wie nationale Identität gebildet hat, als fiktives Konstrukt, als Erfindung, die aber eine institutionelle Realität hat. Also die ideologische Konstruktion zieht fiktive Grenzen zwischen Individuen oder Gruppen von Individuen, ohne dass die so Stigmatisierten, dass deren reale Präsenz überhaupt vonnöten wäre. es reicht komplett, und da sind wir jetzt wirklich beim Rassismus, einfach monströse Bilder von den Fremden zu haben, abstruse Definitionen von Kulturkreisen oder religiöse Heils- und Leidensvorstellungen, um Prozesse der Ethnisierung in Gang zu setzen, die dann rassistische Diskriminierung ganz legitim erscheinen lassen. Bereits 1915 hat Friedrich Herz darauf hingewiesen, in seinem Buch Rasse und Kultur, dass eben der Begriff der Rasse eine künstliche Einteilung bilde, so sagt er, die eben nicht der Natur, die, wie er schreibt, keine scharfen Grenzen kenne, sondern der Ausbeuterlogik entspricht. Man könnte jetzt allgemein sagen, dass gerade wenn Prozesse der Ethnisierung mit den ökonomischen Bedingungen der Ausbeutung verknüpft sind oder, so lässt sich vielleicht hinzufügen, auch mit Strategien politischer Herrschaftsausübung, dann erhält der Rassismus seine soziale Wirkungsmacht. Denn die ideologische Konstruktion der Rassen für sich genommen besitzt kein vereinheitlichendes gesellschaftliches Zentrum, sondern kann in verschiedenen Praktiken, in verschiedenen Konjunkturen immer wieder aktualisiert werden. Und das werde ich jetzt versuchen, mal zu überlegen, was das für die heutige Konjunktur des Rassismus in der gegenwärtigen Krise, was auch immer das sein soll, sein könnte. Da ja die Zunahme des Rassismus, die wir in den letzten Jahren beobachten können, seine weitere Ausbreitung in der Gesellschaft, ja häufig in weiten Teilen der publizistischen Öffentlichkeit als so etwas verstanden wird, wie als Wirkung einer ökonomischen oder politischen Krise. Dabei lassen sich meines Erachtens grundlegend zwei Erklärungsmuster unterscheiden, und zwar zum einen mechanistische Erklärungen des Rassismus aus einer ökonomischen Krise, also das sind Erklärungen, die sozusagen so funktionieren, dass man jetzt sehr vereinfacht sagt, weil es eine Wirtschaftskrise gibt, so gibt es mehr Arbeitslosigkeit, und daraus wird dann erklärt, mehr Arbeitslosigkeit bedeutet mehr Konkurrenz zwischen den ArbeiterInnen und deshalb Feindseligkeit gegenüber Fremden, also Rassismus. Das wäre jetzt runtergebrochen ein Erklärungsmodell, was ich in zahlreichen in der Presse ganz häufig finde. Und ein ähnliches Modell oder das gleiche Modell gibt es auch nochmal in der sozialpsychologischen Variante dann. Also zu sagen, dass die Krise, welcher Art auch immer, generell einer Verunsicherung entspricht, also jetzt nicht die Konkurrenz direkt hervorrufe, aber Existenzängste und Sorgen hervorrufe. Und die würden dann auf die Fremden projiziert. Das sind ja so zwei bekannte Erklärungen. Die zweite Erklärung ist noch populärer, die wird dann immer gesagt, wenn es heißt, die Leute haben berechtigte Ängste und Sorgen, wir müssen die ernst nehmen, und das, weil sie die Ängste und Sorgen haben, das ist nur falsch gelenkt, identifizieren sie halt die Fremden, irgendwelche Fremden, in dem Fall jetzt meistens die Geflüchteten als die Schuldigen. Das sind ja so sehr gängige Erklärungsmuster, Rassismus als Wirkung der Krise aufzufassen. In beiden diesen Erklärungen wird aber Rassismus jetzt, das ist schon mal vielleicht jetzt der Punkt ausgehend von dem, was ich gerade gesagt habe, als Fremdenfeindlichkeit eher aufgefasst. Also als etwas aufgefasst, was eine Reaktionsweise ist, die aus der Angst vor den Fremden entstehe, beziehungsweise in dem zweiten, noch populäreren Modell, die als Ursache der eigenen Existenzängste, die zum Beispiel durch die Krise produziert seien, als Projektion die Fremden identifiziere. Solche Konzepte, zumindest in dieser Vulgarität, setzen die reale Präsenz von Fremden in der Gesellschaft voraus. Das, also jede Form von gesellschaftlicher Desintegration einer Gruppe, wie sie etwa halt durch eine Arbeitslosigkeit, durch eine ökonomische Krise oder durch eine politische Krise, was dann als Repräsentationsverlust oder sowas auftaucht, beschrieben wird, kann man mit solchen Konzepten auf die reale Anwesenheit dieser sogenannten Fremden projizieren. Das sind letztlich Sündenbock-Theorien. Alle Sündenbock-Theorien basieren auf so einem Erklärungsmuster, zu sagen, da haben Leute ein Problem und sie projizieren es auf eine andere Gruppe, die aber schon als andere Gruppe da ist. Was ein Problem ist, wie ich finde, weil, also jetzt in der Erklärung, also ich finde, mal sozusagen mit Zusammenhang von Rassismus und Krise zu sagen, zu denken oder zu verstehen, ist, finde ich, so ein Konzept komplett unzureichend, weil zum einen, weil es die reale Anwesenheit ja von Fremden affirmiert und nicht diese Trennung von Eigenem und Fremden als etwas Hergestelltes denkt, dass also überhaupt dieser Unterschied produziert wird, vielleicht im Arbeitsprozess, in der Ethnisierung, in einer Firma zum Beispiel, anhand von verschiedenem Einkommen, verschiedener Art der ideologischen Ansprache etc., das wird da, kommt da gar nicht vor, sondern die Trennung von Eigenem und Fremden ist sozusagen vorausgesetzt. Das meine ich mit Rassismus als Fremdenfeindlichkeit hier aufgefasst. Was ein Fehler ist, würde ich sagen. Oder? Und daraus folgt dann ganz konkret, hat es eine ganz konkrete politische Folge, wenn man das so denkt, dass die vielbeschworenen Ängste und Sorgen, die erklärte Rassistinnen zu haben behaupten, dann als etwas aufgefasst werden, was unabhängig vom Rassismus existiere und eben nur falsch gelenkt sei. Also das schützt dann die ganzen herrschenden Vorstellungen eben davon, dass man die Ängste und Sorgen ernst nehmen müsse, anstatt den Rassismus zu bekämpfen, auch wenn er als Angst oder Sorge artikuliert wird. Also hier, finde ich, fände ein bestimmtes theoretisches Denken auch einen direkten politischen Zugriff auf eine Situation oder eine bestimmte, oder kann zumindest erlauben, eine bestimmte Redeweise zu kritisieren. Dann bleibt natürlich solch ein Konzept komplett abstrakt gegenüber der Spezifik des gegenwärtigen Rassismus, auf den ich jetzt auch noch nicht zu sprechen gekommen bin, aber so ein Konzept von Fremdenfeindlichkeit als Projektion kann erstmal überhaupt nicht erklären, wie und warum sich das rassistische Phantasma jetzt an bestimmte Gruppen bindet, die sich historisch wandeln und überschneiden, aber die sich auch ändern. Also Musliminnen und Geflüchtete sind nicht das Gleiche, aber die Rassisten wissen ganz genau immer, wen sie gerade angreifen oder als wen sie etwas identifizieren, egal wie ich mich selber sehe. Und es ändert sich trotzdem, gegen wen sich das hauptsächlich richtet, gegen wen eine politische Mobilisierung gerade stattfindet. Vor allem aber kann solch ein Konzept überhaupt nicht verständlich machen, und das ist vielleicht theoretisch der Hauptpunkt, warum nicht tendenziell alle von der Krise Betroffenen gleichermaßen dem Rassismus zuneigen. Also wie so eine, diese mechanistische Kausalität ja eigentlich nahelegt. Mehr noch, warum sind viele Rassistinnen und Rassisten gar nicht individuell oder in höchst unterschiedlichem Ausmaß von der Krise betroffen oder von dieser ökonomischen Desintegration betroffen. Also es ist ja eher so, dass wir bei dem gegenwärtigen Rassismus damit zu tun haben, dass Leute zusammenkommen im Rassismus und sich als rassistische Gemeinschaft definieren und dann zum Beispiel sich bei den Pegida und zahlreichen Ablegern versammeln, sich auch parteiförmig organisieren, zunehmend wie in der AfD etc., Anschläge machen, mehr und mehr, dass da ja Leute zusammenkommen, die nicht einfach alle in der gleichen Situation sind, sondern sich eher als eine Art von Gemeinschaft verstehen und sich dadurch zusammenfinden, also eine fiktive Gemeinschaft eigentlich bilden, indem sie sich jetzt als Deutsche ansprechen oder als patriotische Europäer oder sowas und dadurch für sich selber eine Gemeinschaft nochmal bauen, die natürlich schon in der Gesellschaft da ist, aber die da jetzt nochmal verstärkt wird. Das ist ja etwas, wo also deutlich werden könnte, dass der Rassismus nicht als Rassismus bestimmter Klassen oder bestimmter Träger im Produktionsprozess funktioniert, sondern dass er einen Konsens schafft zwischen verschiedenen Klassenzugehörigkeiten in Form von einer fiktiven Gemeinschaftsbildung halt einer Nationalität oder einer Ethnie, einer Rasse oder welchen Wörtern das dann auch artikuliert wird, je nachdem. Also durch den Rassismus verbinden sich Leute, die Träger von unterschiedlichen Funktionen in dem gesellschaftlichen Produktionsprozessen sind und bilden eine rassistische Gemeinschaft, die sich dann gegen spezifische, als andere oder fremde konstruierte Gruppen richtet. Und diese fiktive Gemeinschaftsbildung relativiert also eher gewisse Trennungen zwischen ökonomischen Klassen und stellt Trennungen innerhalb dieser selben Funktion im Produktionsprozess anhand von rassistischen Zuschreibungen her. Und dass in so einem Erklärungsmuster als Wirkung der Krise, als Fremdenfeindlichkeit des Rassismus, immer noch, finde ich, der Punkt, an dem sich am besten zeigen lässt, dass sozusagen diese Kausalität, zu sagen, die Krise ist die Ursache, der Rassismus ist die Wirkung, Quatsch ist. Aber als, und das ist ja wohl klar, ist dann auch noch dazu verharmlosend. Also ein solches Erklärungsmuster des Rassismus als Wirkung der Krise legt ja irgendwo auch nahe, dass es ohne Rassismus, ohne Krise keinen Rassismus gäbe. Doch nur weil in der Krise der Rassismus sichtbarer wird, heißt das ja nicht, dass er nicht vorher bereits da gewesen ist. Also Rassismus auf eine solche Weise als Krisenerscheinung zu behandeln, verharmlost tendenziell, wie ich gerade sagte, die Fortdauer des Rassismus, seine subkutanen und offenen Wirkungen im Alltagsleben und in den Institutionen, die auch vor der Krise bestanden haben und weiter bestehen. Die Tatsachen des Rassismus, dass tagtäglich Menschen hierarchisiert, diskriminiert und unterdrückt werden, müssten stattdessen zum Ausgangspunkt der Analyse werden. Wie ja auch, ich fand das in dem Ankündigungstext hier zur Reihe allgemein, dass ja auch nochmal klar wurde, dass die Krise nicht die Ursache dieser Prozesse ist, sondern dass die Prozesse sich jetzt irgendwie verstärken. Das wäre ja irgendwie zu denken. Also wie kann sich man diese Verschlimmerung der Lage erklären? Weil was wir in den letzten Jahren in weiten Teilen Europas beobachten konnten, ist ja ohne Zweifel eine Zunahme des rassistischen Potenzials. Also die These einer kritischen Rassismustheorie, dass der Rassismus in materiellen Strukturen angelegt ist, die seit langem existieren und einen Teil der sogenannten nationalen Identität bilden, das ist eine These, die dieser Verschlimmerung ja in keinster Weise widerspricht, aber sie macht erstmal deutlich, dass man ernsthaft versuchen soll, die Verstärkung des Rassismus, seine weitere Ausbreitung in der Gesellschaft, also seine Manifestation in Parteien, massive Zunahme rassistischer Gewalttaten in den letzten Jahren, zu erklären, dass dann der Zusammenhang von Rassismus und ökonomischer Krise nicht als Schema von Ursache und Wirkung aufgefasst werden kann, sondern die gegenwärtige Krise wäre eben auch als eine rassistische Krise zu bewerten. Und wenn ich jetzt sage rassistische Krise, dann meine ich zum Beispiel, dass Anfang der 1990er Jahre der Rassismus stärker ausgebreitet war und sich in mehr Praktiken innerhalb der bundesrepublikanischen Gesellschaft gezeigt hat. Er ist danach aber nicht verschwunden. Es gab zwar dann massive Gegenbewegungen, aber also es gab auch Lichterketten und so Zeug, aber es gab auch andere Gegenbewegungen. Und aufgrund dieser Gegenbewegung ist er nicht verschwunden. Das ist jetzt, wie er da, er ist in keinem Fall verschwunden, aber er ist auf jeden Fall nicht mehr mit in dieser massiven Form aufgetreten. Aber im Alltagsleben, dafür muss man nur die Betroffenen fragen, oder wenn man an die auch dann jetzt an die NSU-Anschläge denkt oder so, ist der Rassismus nach wie vor und auf institutioneller, staatlicher Ebene sowieso weit verbreitet. Aber, und das wäre jetzt sozusagen mein Ansatzpunkt, würde ich schon sagen, dass es die letzten Jahre eine neue Konjunktur des Rassismus gibt, in der er sich wieder weiter ausbreitet. Und wie das zu erklären ist, wäre die Frage. Also, dass in den letzten Jahren der Rassismus neue Trägerinnen und andere Zielgruppen bekommen hat. Die rassistische Krise zeichnet sich durch einen Zusammenhang zwischen der Zunahme auch von einem bestimmten Diskurs, Gewalttaten kleiner Gruppen, organisierten Bewegungen und deren Gewalttaten bis hin zur fortschreitenden Institutionalisierung des Rassismus in Form von staatlichen Maßnahmen aus. Die aktuellen, die gegenwärtigen rassistischen Artikulationen erhalten dabei ihre Leuchtkraft, ihre Evidenz daraus, dass bereits im Alltagsleben und in den Institutionen, also ich denke vor allem, ich habe es ja kurz gerade schon angesprochen, an Schule und Familie, dass da etwas hergestellt wird, was Balibar fiktive Ethnizität nennt. Und darauf kann sich der Rassismus stützen, dass das da hergestellt und immer wieder reproduziert wird. Also, ja? Wie hast du das gerade genannt? Fiktive Ethnizität. Spreche ich zu schnell? Nee, davor war noch anders. Fiktive Ethnizität habe ich verstanden, aber... Also, ja. so ein, also ich habe hab gerade gesagt, dass ich kann es einfach nochmal anders sagen. Vielleicht. Nee, kein Problem. Der Punkt war gerade nur, dass ich meinte, dass die gegenwärtigen spezifischen Artikulationen des Rassismus ihre Leuchtkraft, ihre Evidenz sozusagen daraus bekommen, also daraus bekommen, dass sie bereits im Alltagsleben und in den Institutionen anknüpfen können. Also dass da bereits sozusagen die Trennlinien gelegt sind, auf die sich dann die Evidenz, dass es mir so einleuchtend erscheint, wenn jemand einfach, dass ich einfach sage, dann ja, so ist es. Und ich, wenn jemand sagt, das ist ein Deutscher, du bist ein Deutscher, du nicht und so weiter, dass das mir so einleuchtend erscheint, dass das auf etwas beruht, was ich jetzt fiktiv für Ethnizität nennen wollte und was in der Schule und in der Familie immer wieder reproduziert wird. Und mit fiktiver Ethnizität ist jetzt, erstmal gar nicht viel anderes gemeint als diese fiktiven Grenzziehungen, die nämlich genau sozusagen laut Balibar, das ist ein Begriff, der auf ihn zurückgeht, etwas bezeichnen, was man die ideologische Infrastruktur nennen könnte, die in den Praktiken der allgemeinen Schulbildung und der Familie, wie ich vorhin sagte, zum Beispiel im Erlernen einer sogenannten Muttersprache, produziert wird. Also, dass da sozusagen Grenzen, auch symbolische Grenzen, symbolische Garantien für diese imaginären Prozesse hergestellt werden, zwischen Deutschen und Nichtdeutschen, zwischen dann auch Europäern, Nichteuropäern, mehrere Grenzziehungen. Ich glaube, das wird später auch nochmal deutlicher, hoffe ich zumindest. Aber dass, wenn die aktuellen rassistischen Artikulationen ihre Evidenz daraus erhalten, dass man dennoch Schwellen zu überschreiten hat, also von Worten am Küchentisch zum Besuch von zum Beispiel rassistischen Zusammenkünften und zur Partizipation in rechten Kreisen bis zur gewalttätigen Aktion etwa von Brandanschlägen. Also das, und dass die gegenwärtige rassistische Krise dadurch gekennzeichnet ist, das wäre jetzt erstmal der beschreibende Punkt, dass es so eine solche Dynamik gibt. Dass es eine Dynamik gibt, in der immer mehr Praktiken vom Rassismus durchsetzt sind und immer mehr Menschen sukzessive diese Schwellen überschreiten, von den Wörtern am Küchentisch und dem, sozusagen dem Alltagsrassismus bis zu einer Organisierung, zu einer Form von Kollektivbildung, von, in der sich Leute zusammenschließen unter rassistischen Vorzeichen und sozusagen auf diese gewisse Weise handeln. Etwa indem sie in rechten Kreisen partizipieren oder bis hin zum Brandanschlag. Genau. Und dass die Krise, oder so würde ich jetzt diese Krise beschreiben, als etwas zu verstehen wäre, das wäre mein Vorschlag, dass man sie beschreibt als, oder versucht zu analysieren als Teil einer ideologischen Krise auf der Ebene der Nationen, auf der Ebene der Nationalstaaten in Europa. Also, die sich jeweils differierend in den einzelnen Nationalstaaten, etwa in Polen und Ungarn, in Frankreich, in Deutschland, aber auch in der Türkei entwickelt. Also, als ich Anfang Januar zum Beispiel in Budapest war, da konnte ich in der Stadt sehr gut diese Passivierung des urbanen Lebens beobachten. Das Zurückdrängen aller nicht explizit nationalen und heimatverbundenen Darstellungen und Veranstaltungen, aller Räume auch, in denen das möglich ist. Da wird eine Form des nationalen Konsenses reartikuliert, verstärkt, der zum Beispiel so funktioniert, dass ein ganz großer Leitspruch ist, der in vielen Filmen, die da am Straßenrand zu sehen waren, wirklich offen in der Stadt sind, die rund um die Verehrung der 56er Aufstands oder die Wendung des 56er Aufstands in etwas Nationales, in eine Fantasie von nationaler Befreiung funktionieren, ohne dass es darum geht, ob das nicht im 56er Aufstand nicht durchaus sehr nationalistische Teile gab, das will ich jetzt gar nicht sagen, da gab es sicherlich viele verschiedene Elemente, es war keine einheitliche Bewegung, aber da lässt sich gut zeigen, wenn dann das unter den Leitspruch gestellt wird, wie war es nochmal, where the old heroes are not forgotten, new ones will follow, ja, dass da sozusagen eine nationale Gemeinschaft wirklich versucht wird, nochmal zu verstärken. Und das ist eine absolute, wie ich es gerade meinte, Passivierung von einem städtischen Zusammenleben gab, was auch bedeutet, dass man sich begegnet. Man begegnet sich zunehmend nur noch unter nationalisierten, ethnisierten Vorzeichen in der Stadt. Also wirklich auch im Alltagsleben. So etwas könnte man mühelos auch in Teilen, glaube ich, in Deutschland beobachten. Also auf der Ebene der politischen Vertretung und auch auf der Ebene, glaube ich, der medialen Repräsentation kann dieser Thematik kann hier, glaube ich, schon von einer Krise der Hegemonie gesprochen werden, also von einer Krise, in der sich sozusagen die Unfähigkeit innerhalb des Blocks an der Macht zeigt, eine bestimmte Übereinkunft zu wahren. Das wäre heute eine Krise der neoliberalen, konservativen Hegemonie, also eine Übereinkunft, die sich vielleicht ganz kurz so zusammenfassen lässt, dass man mit zwei Sätzen von Margaret Thatcher zum einen I don't see society, I only see individuals und there is no alternative. Diese beiden Sätze, die könnte man etwas polemisch formuliert sagen, könnten so eine grundlegende Übereinkunft sein, unter der sich eine Parteienvertretung, unter der sich eine repräsentative Demokratie hat funktionieren können. Das heißt, das waren Sätze, die sozusagen sogar noch die Gegner des jeweiligen Blocks an der Macht sozusagen zugestimmt haben. Die Krise dessen wäre dann jetzt aber eine Krise dieser Parteienvertretung. Also eine Krise, die sich, wenn sie jetzt so etwas wird, wie wir es gerade beobachten können, wo wir autoritäre, faschistoide Tendenzen beobachten können, die dann als etwas zu beschreiben wäre, was man als eine Delegitimierung dieser parlamentarischen, republikanischen Institution benennen könnte. Also eine Besetzung, ganz konkret eine Besetzung der Funktion parlamentarischer Prozesse durch autoritäre Kollektivbildung. Organisationsformen der Bürgerwehr und des Mobs, also der Mobbildung, die Kerne von politischer Reorganisation darstellen und die sich rassistisch und nationalistisch organisieren. Ich denke etwa an die Pogromstimmung in Bautzen zum letzten Herbst. Und da drängt der Rassismus ständig auf eine solche, ja, man könnte es mit einem Begriff von Agnoli bezeichnen, als Involution der demokratischen Institution. Also eine Form der autoritären Kollektivbildung wäre der Rassismus, der sich auf diese sozial konstruierte Trennung von eigenem und Fremden stützt, wie sie die fiktive Ethnizität herstellt. Das kann man auch nochmal ausführlicher in diesem Buch Ideologische Formen nachlesen, was damit gemeint ist. Aber das jetzt bedeutet, dass diese Durchsetzung völkischer, außerparlamentarischer Praktiken, die gegenüber parlamentarisch-demokratischen Formen entsteht, die aus dieser Krise der Parteienvertretung heraus überhaupt möglich wird. Also aus einem Auseinanderbrechen einer Übereinkunft zwischen Repräsentanten und Repräsentierten. Und das kulminiert derzeit, wäre dann der Punkt, den man sagen würde, das könnte sich weiter zuspitzen, dann würde man von einem Faschisierungsprozess sprechen. Das kulminiert derzeit im Auftreten einer sich faschistisch entwickelnden Partei, nämlich der AfD, die diesen Praktiken Platz schafft und dabei aber neoliberal bleibt. Also sie bildet eben keine Alternative zu dieser Hegemonie, sondern sie entsteht aus der Krise des Neoliberalismus, aber sie als ideologischer Form, aber sie schwankt dabei zwischen der Betonung eines legalistischen parlamentarischen Auftretens und der direkten Beschwörung einer unmittelbaren Identität von Volk und Staat, also einer völkischen Herrschaftslogik. Und wir befinden uns schon, würde ich schon sagen, in einem Prozess, in der diese Partei versucht, nach und nach den leeren Platz einzunehmen, der durch das Zerbrechen der Verbindung zwischen Repräsentanten und Repräsentierten bei den klassischen politischen Parteien entstanden ist. Also durch diese Krise der Parteienvertretung. Das war jetzt der, wäre jetzt sehr relativ abstrakt, der Versuch, nochmal ausgehend von Dingen, die sich heute beobachten lassen in den letzten Jahren, über den Faschismusbegriff nachzudenken. Und zwar in einem Sinne, der nicht Faschismus versteht als die Singularität des deutschen Faschismus und der bis hin zur Vernichtungspraxis der maschinellen Tötung, sondern vielleicht eher einen Faschismusbegriff vorschlägt, der sozusagen die verschiedenen historischen Bildungen aus der Demokratie heraus, die autoritäre Formen bildeten, wie in Italien, wie in Deutschland auch, da einen Begriff bildet, der das auf einer allgemeineren Ebene vergleichbar macht. Also der kann überhaupt nicht dann die Singularität des Nationalsozialismus erklären, aber er kann sozusagen bestimmte Prozesse, zum Beispiel der Krise der Parteienvertretung, der Ersetzung demokratischer Formen durch völkische, als faschistisch beschreiben. Und sowas erleben wir tendenziell, könnte man sagen, gibt es gerade Kräfte, die darauf hindrängen in Deutschland, die stärker werden. Ein Anfang eines Faschisierungsprozesses, der in Ungarn, und der ist ja natürlich singulär, er funktioniert auch da anders, genauso wie er in Italien und in Deutschland ganz unterschiedlich war und in dem Horthy-Regime in Ungarn damals auch, mit den der ist in Ungarn aber auf jeden Fall zum Beispiel weiter fortgeschritten. Ja. Wie jetzt da, darum geht es jetzt mir nicht, wie jetzt da das mit Amerika, ob das überhaupt als Faschismus zu beschreiben ist, was gerade in den USA passiert, das wäre nochmal eine andere Frage. Aber es ist auf jeden Fall eine rassistische Forcierung und eine ganz starke Verschärfung des Rassismus. Und ich glaube auch, da gibt es faschistische Elemente ganz stark drin. Nur welche Form das annimmt, ob man da mit dem Faschismusbegriff weit kommt, das wäre jetzt eine weiterführende Frage. Worauf ich hinaus will, ist, dass diese Krise der Hegemonie als Krise der Parteienvertretung, also eine, wie ich gerade meinte, eine ideologische Krise der neoliberalen konservativen Hegemonie, dass sich darin aufgrund dieses Auseinanderbrechens die Artikulation des Rassismus weiter ausbreiten können. Dass es also dadurch diesen Platz gibt, in dem neue Kräfteverhältnisse entstehen und in denen diese sowohl diskursiv als auch sozusagen in Form von autoritären Kollektivbildung als Organisationsform sie hineindrängen können und deswegen stärker werden können, mehr Platz bekommen in der Gesellschaft, sich weiter ausbreiten und mehr Leute dementsprechend diese Schwellen überschreiten. Also hier ändert sich ein Kräfteverhältnis. Aber das Kräfteverhältnis ist nicht weg, es ist keine Notwendigkeit in dieser Dynamik drin, sondern man kann das Kräfteverhältnis auch ändern, indem man dagegen kämpft. Diskursiv heißt, die neuen Rechten versuchen in diesem Prozess als sowas aufzutreten, was man mit Marx die aktiven, konzeptiven Ideologen dieser autoritären Kollektivbildung nennen könnte. Von ihrem gegenwärtigen Sammelplatz aus, das ist das Institut für Staatspolitik da in Schnellroda, da haben sie innerhalb der parteiförmigen Organisation wie auch außerhalb ihrer, etwa in der identitären Bewegung, mehr und mehr Einfluss erlangt und organisieren oder versuchen zu organisieren das Selbstverständnis dieser rassistischen Gemeinschaft. Also das heißt, sie arbeiten an der diskursiven Herstellung von dieser Evidenzen zur rechten Interpretation der Welt. Sie stellen die Topoi, also die Konzepte und Artikulationen bereit, um sich auf eine rassistische und antisemitische etc. Art die Welt zu erklären. Das geschieht zum einen als Aktualisierung von Elementen aus der Weimarer Republik, aus dem rechten Diskurs aus der damaligen Zeit, wie es die neuen Rechten auch seit den in den 70ern, vor allem dann in den 80er Jahren auch schon getan haben. Es ist also kein Zufall, wenn auch bestimmte Wörter wieder versucht werden hineinzubringen. Wenn Petri davon spricht, den Begriff völkisch wieder aufzugreifen in einem positiven Sinne, dann ist das auch Teil, oder ist auch dieser Kampf um die Verwendung bestimmter Wörter als Teil einer Verschiebung der Diskurse zu verstehen. Also im Anschluss an die marxistische Diskursanalyse von Michel Pecheux, das ist ein Schüler von Althusser, fasst Jost Müller, das kann man jetzt aber besser nachlesen im anderen Buch, Mythen der Rechten von, aus den 90ern, weil wir es da nur kurz behandelt haben jetzt in dem neuen, deshalb die rassistischen Artikulationen als Interdiskurs auf. Das heißt, Interdiskurs heißt, hier erhalten die Aussagen ihre Evidenz dadurch, dass sie an bereits Gesagtes anknüpfen. Also an etwas, das im historischen Gedächtnis der Subjekte bereits sozusagen vorkonstruiert ist, was, wo es schon Präkonstrukte gibt. Und das Gesagte wird dann in dieser Evidenz stabilisiert durch den Bezug nochmal auf anderswo Gesagtes, also querdiskursive Elemente. Und also da die Trennung rund von Eigenem und Fremden, rund um die nationalen Anrufungen im Alltagsleben und in den Institutionen vorkonstruiert sind, reicht es, wenn heute auf sie angespielt wird, um diese Evidenz zu erlangen. Also wenn etwa die NPD und die AfD, haben sie beide gemacht, plakatieren, wir sind nicht das Weltsozialamt, dann soll dieses Wir ein Wir der Deutschen ansprechen. Und es ist auch ganz klar, obwohl da nicht steht, wir die Deutschen, sondern dann ist, da muss dann nur drauf angespielt werden. Ja. Also durch die Verwendung von bestimmten Präkonstrukten wird die rassistische Denkweise erneut aufgerufen und zum Beispiel mit einer politischen aktuellen Forderung verbunden. Also das, dieses Aufgreifen stellt also auch eine Form von Kontinuitäten her. Und die breiten sich weiter aus. Und die erlauben immer wieder ein Andocken. Die erlauben immer wieder, dass man sich darüber die Welt interpretiert und sich zusammenschließt in Form dieser rassistischen Gemeinschaften. Und ich sehe schon, dass in den letzten Jahren autoritäre Kollektivbildungen dieser Art sich mehr und mehr in der Gesellschaft ausbreiten und mehr Menschen sozusagen erfassen. Jetzt wird aber diese rassistische Krise oftmals so verstanden, oder des Öfteren, also es gibt auch klügere Ansätze, aber es wird öfter mal behauptet, dass hier der Rassismus gegen die Geflüchteten die Rolle des Antisemitismus im Faschisierungsprozess vor 1933 eingenommen hätte. Also dass Rassismus und Antisemitismus hier sozusagen in gewisser Weise komplementär wären. Dem würde ich auch nicht zustimmen, sondern Rassismus und Antisemitismus spielen auf jeden Fall unterschiedliche Rollen, obgleich Form und Struktur der verschiedenen Rassismen und des Antisemitismus sicherlich Ähnlichkeiten aufweisen. Also wiederholt es jetzt auf dieser Ebene nochmal. Auch der Antisemitismus konstruiert sich erst sein eigenes Objekt. Also die Bilder vom Juden sind fiktiv. Eine Mischung aus Imaginärem und Realem. Und die antisemitische Gemeinschaft, die sich in der intellektuellen wie affektiven Ausarbeitung dieser Bilder und im Angriff auf jene Personen, auf die dann diese Bilder angewendet werden, die so stigmatisiert werden, zusammenfindet. Diese produziert also nicht nur sich als Gemeinschaft, was für die rassistische Gemeinschaft genauso gilt, sondern sie produziert auch überhaupt erst eine Gemeinschaft seiner Opfer. In den, Extremformen von faschistischer Bedrohung, oder von, besser gesagt, Bedrohungsphantasmen, da wurden und werden die Juden sogar dann zur Gegenrasse, zum Prinzip des Negativen als solchem stilisiert. Diese zugeschriebene, aufgezwungene Gemeinschaft, ja, die fungiert als Abgrenzungsbild zur Gemeinschaft der Antisemiten, mithin in der Trennung, die der Antisemit vornimmt, zur Gemeinschaft, die noch keine ist, aller Nichtjuden. aber die er als Gemeinschaft herstellen will, nämlich gegen die Juden. Und stellt somit die Grenze überhaupt erst her, die diese Differenz zum Prinzip erhebt. Und hier gilt genauso, auch wenn Juden auch eine Religionsgruppe ist, dass diese aufgezwungene Identität entscheidet, ob man Opfer wird und ob man antisemitisch verfolgt wird und nicht jene, die man in zahlreichen fiktiven Prozessen innerhalb der Institutionen und Praktiken etwa eines jüdischen Lebens oder sowas bekommen und dann angenommen hat. Also wie Adorno sagt, der Antisemit weiß genau, nach wem er fahndet, egal ob man sich selbst als Jüdin, als Jude versteht oder nicht. Sondern der Antisemit entwickelt Kriterien, die antisemitische Gemeinschaft entwickelt Kriterien, die so unmittelbar einzuleuchten scheinen, den Antisemiten, dass sie das direkt zu erkennen meinen. Dabei ist aber jetzt, all das, was ich ja gesagt habe, gilt ja strukturell auch erstmal für die verschiedenen Rassismen, dass dieses auch eine konstruierte Trennung ist. Aber dass so eine Feststellung von Strukturähnlichkeiten hebt natürlich überhaupt nicht die Notwendigkeit auf, die singuläre Geschichte von den verschiedenen Rassismen, etwa des gegenwärtigen antimuslimischen Rassismus oder des Antisemitismus, zu schreiben. Die haben ganz unterschiedliche Elemente dann auch wieder, obwohl es die Strukturmerkmale gibt, die sich ähneln. Also so lässt sich beispielsweise in den antimuslimischen Phantasmen trotz der genannten Parallelen überhaupt keine nennenswerte Identifikation mit der Macht über das Geld finden in den Phantasmen, ja, die aber zu den wichtigsten und langlebigsten antisemitischen Zuschreibungen ja gehört. Also die Ineinsetzung der fetischisierten Wahrnehmung von der scheinbar transzendentalen Macht des Geldes im Kapitalismus mit der vermeintlichen Natur des Jüdischen oder der Juden stellt ja gerade den Punkt dar, auf dem auch die fortdauernde Wirksamkeit von antisemitischen Weltverschwörungstheorien im Imaginären beruht. Also eine Verbindung zum Geldnexus, über die sich dann auch die Dauerhaftigkeit des Antisemitismus in kapitalistischen Verhältnissen erahnen lässt. Also hier kann alles Mögliche andocken. Eine verkürzte Kapitalismuskritik kann an solche antisemitischen Präkonstrukte ebenso andocken wie Verschwörungstheorien. Und in beiden Fällen ist es der Geldnexus, also die fetischisierte Wahrnehmung, dass Geld regiere die Welt, dass, weil es in diesen antisemitischen Zuschreibungen so eng damit verbunden ist, mit dieser vermeintlichen, mit dieser Zuschreibung über das, was jüdisch sei, die Macht über das Geld, dass ich das immer wieder darüber aktualisieren kann und ich immer wieder das ganz schnell verbinden kann, selbst wenn es überhaupt erstmal gar nicht so gemeint ist, wenn es erstmal sozusagen flottiert als verkürzte Kapitalismuskritik etwa, oder wirklich als Vorstellung, die immer wieder sich reproduziert durch den Geldfetisch, kann das sich immer ganz schnell wieder an den Antisemitismus andocken. Und diese Art von Präkonstrukt, die gibt es in vielen antimuslimischen Rassismus so nicht, obwohl es da auch Verschwörungstheorien gibt, die sich da andocken können, etwa, dass alle Muslimen Muslime Terroristen oder einer terroristischen Organisation angehörten oder überhaupt, dass da, also über das Öl gibt es da auch noch Verschwörungstheorien etc., aber es sind andere und das ist ein großer Unterschied. Genauso ist es ein großer Unterschied und das ist vielleicht der zweite große Unterschied in der ideologischen Form, dass, auf den ich auch gerade kurz schon kam, dieser Frage danach, dass der Antisemit genau weiß, nach wem er fahndet, nochmal etwas anderes sichtbar wird. Nämlich eine Form, dass der Antisemitismus das Jüdische konzipiert als inneren Feind. Also als etwas, was sich gar nicht territorial wie in den Rassenlehren so abgrenzen lasse, sondern was auch im Inneren der Gesellschaft sich in immer subtileren, immer feineren Formen noch aufspüren lassen muss. Also Karl Schmidt schreibt, ganz großer Antisemit, und da zeigt sich ganz gut, Karl Schmidt schreibt noch 1947, also nach dem Zweiten Weltkrieg, in seinen Notizbüchern, gerade der assimilierte Jude ist der wahre Feind. Also hier geht es genau darum, dass in immer, immer feineren Formen noch nach diesem inneren Feind gefahndet wird. Und das ist auch, würde ich sagen, eine Spezifik von Antisemitismus. Eine Analogiebildung kann also leicht in intellektuelle Fallen führen. Und diesen Fallen kann man wohl nur entraten, wenn man sich orientiert sozusagen und wirklich versucht, die singuläre Geschichte, wie es ja für den Antisemitismus auch sehr in großen Werken sozusagen getan wurde, angefangen mit den Elementen des Antisemitismus aus der Dialektik der Aufklärung, nur dann kann man den entraten, wenn man da wirklich eine fundierte Untersuchung vornimmt und versucht, die singuläre Geschichte dessen aufzuzeichnen. Ne? Trotzdem wäre ja das Anzeichen zu lesen, dass beide kulminieren derzeit in der faschistischen Rhetorik und in den Taten der heutigen Bewegungen in Europa. Dafür könnte man, glaube ich, schon Ansatzpunkte vornehmen, denn sie haben vielleicht unterschiedliche Funktionen auch hier drin. Also Rassismus und Antisemitismus haben in den Artikulationen der rechten Ideologen spielen da unterschiedliche Rollen. Die autoritären Kollektivbildungen derzeit, nicht in Ungarn, aber in Deutschland, und das spielt, glaube ich, schon noch auch dieser Effekt rein, ein diskursiver Effekt, dass man da sozusagen eine andere Art von Scheuklappe ist, obwohl sorgen dafür, dass das sozusagen das sukzessive Überschreiten von Schwellen, was ich gerade für die rassistische Krise beschrieben habe, schon vornehmlich erstmal rassistisch funktioniert. Also der sich etwa gegen die Geflüchteten richtet und hier einen Boden der Verachtung bereitet. Die Fortdauer, die Persistenz des Antisemitismus hat, glaube ich, funktionell eher einen organisierenden Charakter, erstmal nochmal weiter innerhalb der Kreise dieser rechten Intellektuellen. Zwar gibt es in der Gesellschaft, im Alltagsleben, eine große Fortdauer des Antisemitismus, trotz seiner offiziellen Ächtung nach 1945, aber hier werden die Schwellen, was diese Taten angeht, momentan noch von weniger Menschen überschritten. Hier sind es die Wörter am Küchentisch natürlich genauso. Und es sind auch Angriffe, aber die Angriffe sozusagen werden noch von weniger Menschen ausgeübt. Das ist auf dieser Ebene der Unterschied. Damit es nicht mehr wird, gilt es natürlich, beidem entschieden entgegenzutreten. Es zeigt sich auch daran, dass auch Teile der AfD nach außen noch den offiziellen Diskurs der Ächtung ein bisschen mitmachen und es ab und zu Bekundungen der Empörung gibt, wenn jemand aus der Partei als Antisemit bezeichnet wird. Also der Antisemitismus ist persistent, er lebt fort, aber in gewandelter Form. Es ist nicht auszuschließen, dass seine Bedeutung für die Formierung von faschistischen Massen in der Zukunft zunehmen wird, denn seine Artikulationen können ja leicht anknüpfen. Über den Geldnexus oder über die zahlreichen als bizarre Elemente vorhandenen kleinen sein Vorhandensein. Also wir machen gerade einen Film über Gentrifizierung in Frankfurt, eine Freundin und ich, so einen längeren dokumentarischen Film, und haben da gesprochen mit einem Physiotherapeuten, der da als Hausmeister jetzt arbeitet. Und da lässt sich das ganz gut zeigen, weil der hat als Physiotherapeut gearbeitet für so Manager, ganz viele Manager. Und er hat also eine konkrete Arbeitserfahrung mit ganz vielen Managern und hat die so beschrieben, dass sie getrieben sind, dass die Gehetzte sind, dass die 12 Stunden arbeiten vielleicht und dann eine Stunde mit ihm um den Block laufen sollen oder irgendwo joggen sollen und er soll auf ihren Gang achten, irgendwie sowas. Sie kotzen, aber sie nutzen diese Stunde nur, um einfach mal sich bei ihm auszukotzen. Deswegen war ihm das dann zu viel. Sowas hat er beschrieben. Und deswegen ist er jetzt Hausmeister geworden. Das war eigentlich so seine Geschichte, weil er auch keinen Bock mehr hatte. Also erstmal eine Sache, wo er Leute kennenlernt, die er erfährt als selber in diesen Prozessen drinsteckende, selber überhaupt nicht als Person irgendwie machtvolle. Und jetzt gleichzeitig aber, und das ist das Interessante, eine Minute später im Gespräch kann er sozusagen, und da zeigt sich auch das Bizarre sozusagen, in dieser, kann er sich die Welt aber dann doch wieder damit erklären, dass er irgendwie damit anfängt zu sagen, Politiker seien ja Strohpuppen. Und das war jetzt noch, da kann was anknüpfen. Ich will nur sagen, war jetzt kein krasser Antisemit oder sowas, das kam dann gar nicht, sondern Politiker seien ja Strohpuppen. Und obwohl er gerade noch wirklich wortwörtlich gesagt hat, diese Manager, die er da kennengelernt hat, die haben sich so kaputt gemacht, die haben keine Pläne ausgeheckt, aber dann war er doch plötzlich da zu sagen, irgendwelche Leute müssen da Pläne aushacken. Da war plötzlich die Verschwörungstheorie wieder da. Ja? Nebeneinander, wirklich eine Minute voneinander entfernt im Gespräch. Und hier würde jetzt eine Diskursverschiebung, wie sie die neuen Rechten versuchen, ja bedeuten, dass er die Formeln in die Hand bekommt, mit denen er sagen kann dann, so ist es, mit denen er sich das wieder kommensurabel machen kann. Weil er es dann zum Beispiel, weil er sagen kann, ja, die sind getrieben, das sind die okayen Manager, aber die, die ich nicht kenne, etwa zum Beispiel dann die jüdischen Manager oder was auch immer, die sind es dann. Und da kommt dann die, da kann die Verschwörungstheorie, da kann der Antisemitismus andocken. Und das nimmt auch zu. Also es gibt es ganz stark, aber es muss sich weiter formieren und dem gilt es jetzt schon natürlich entgegenzutreten, weil sonst delegitimieren sich alle Prozesse weiterhin und wir schauen, glaube ich, wirklich dem Faschismus in die Augen. Also, und damit würde ich jetzt auch langsam zum Ende kommen. Ich weiß gar nicht, wie viel Zeit ich jetzt schon in Anspruch nehme. Eine Stunde. Würde ich vielleicht noch auf den letzten Punkt eingehen. Und zwar, dass ich aber das alles auch von der faschismustheoretischen Seite denken lässt, nur wenn man die Nation nochmal überdenkt. Und zwar spielt sie ja eine andere Rolle, global gesehen, als vor 1933 oder vor oder in den 20er Jahren beim italienischen Faschismus. Wir können nicht mehr sagen, dass die Nation die gleiche globale Rolle spielt, sondern sie ist integriert in supranationale Prozesse. Es gibt eine Dekolonialisierung und einen Neokolonialismus. Da könnte man jetzt auch noch vieles sagen, kann man vielleicht auch noch später oder in einer anderen Runde heute Abend. Der Punkt ist nur, dass sich da, also die Funktion der Nation sich verändert hat und das lässt sich vielleicht am besten, und das wäre mein abschließender Punkt, an der Rolle der Grenze diskutieren. Also die Grenzen haben sich natürlich jetzt überhaupt nicht aufgelöst, sehen wir ja, aber sie haben sich als Grenzen zwischen den Nationen an Bedeutung verloren und haben eine andere Bedeutung bekommen. Und zwar könnte man sagen, in dem Prozess der, ich mache das jetzt sehr knapp, der Transnationalisierung der Ökonomie und der Entstehung supranationaler europäischer Institutionen seit dem Ersten Weltkrieg, aber vor allem jetzt, wie gesagt, der Dekolonialisierung und des Neokolonialismus, hat sich diese Trennung zwischen europäischem und nicht-europäischem zur Hauptfunktion der Grenze entwickelt. Also man könnte sagen, jede nationale Grenze ist eine Grenze zum sogenannten Süden oder eventuell Osten. Also sie trennen nicht so sehr die europäischen Staaten voneinander, da auf vielen Ebenen der Ökonomie wie des politischen Handelns diese Grenzen keine oder gar eine kontraproduktive Rolle spielen, sondern sie durchziehen Europa mit einer Abgrenzung oder mit Abgrenzungen zum Süden. All diese Grenzen in den Süden, seien es nun wirklich Mauern oder Zäune, wie im Süden und Osten Ungarns, oder seien es Grenzen, die in den Kontrollen an den Flughäfen, in den mittels Racial Profiling im Zug durchgeführten Kontrollen, am Brenner oder auch in Unterkünften für Geflüchtete, die all da ihre Wirksamkeit entfalten, zementieren diese Trennung. Also die Außengrenzen Europas verlaufen in seinem Inneren und können in ihrer Logik, auch in seinem Inneren natürlich, und können in ihrer Logik nicht voll von den Nationalstaaten bestimmt werden, auch wenn die nationalen Regierungen entscheiden, welche Maßnahmen sie an ihren europäischen Außengrenzen sozusagen ergreifen. Ob sie Mauern bauen, Transitzonen errichten, wie das Teile der CSU und die AfD fordern, oder eben nicht. Aber wenn die Außengrenzen Europas innerhalb Europas verlaufen, dann ist auch der Süden nicht einfach als außerhalb Europas zu begreifen, sondern der Süden ist auch jenes Europa, welches als nicht oder in einer Logik der Entwicklung gesprochen, mit der Europa die ganze Welt zugerichtet hat und nach wie vor beschreibt, noch nicht ganz europäisch gedacht wird oder aufgefasst wird. Für Deutschland ist dieser Süden dann wohl Ungarn und alle südlich und östlich Ungarns gelegenen Staaten. Für Ungarn sind es die Staaten des ehemaligen Jugoslawien und Griechenland. Und mittlerweile ist es durch das Abkommen mit der türkischen Regierung wohl vor allem die Türkei, die diese Funktion des Südens in Europa einnimmt. Also die Türkei, die ja ohnehin schon lange auf vielen Ebenen eine imaginäre Grenze Europas zu bestimmen schien, was sich nicht nur an den jahrzehntedauernden Beitrittsverhandlungen mit der EU und Vorverhandlungen, sondern auch an der, etwa zum Beispiel an der Kopftuchdebatte in Deutschland zeigt, die in einer eigentümlichen Zuschreibung vor allem als Debatte über die türkischen Migrantinnen geführt wurde. Also aus so einer Perspektive lässt sich weniger denn je feststellen, wo Europa beginnt und wo es aufhört. Die Nation scheint aber in keinem Fall mehr die Form zu sein, an der sich das ermessen ließe. An dieser Stelle müsste die ganze Frage wohl mit umgekehrten Vorzeichen aus einer Perspektive der Migration betrachtet werden, um hier klarer zu sehen und nicht das Gebilde Europa von seinem eigenen Phantasma zu nähren, das Zentrum der Welt zu sein. Auch in den rassistischen Artikulationen, und da gibt es auch Veränderungen, macht sich deshalb die grundlegende Transformation staatlicher, nationaler Souveränität bemerkbar. Der Bezug auf Europa spielt eine andere Rolle, darüber könnte man auch noch reden. Aber ich kürze das jetzt hier etwas und will nur noch darauf hinaus zu sagen, dass sowohl die nationalen als auch die europäischen Anrufungen, die über den Kolonialismus schon lange verschränkt waren, weil die Nation auch immer schon eine imaginäre Einteilung der Welt bedeuteten, indem sie entweder Kolonialstaaten waren oder Kolonien. Und das, in diesem Prozess hat sich Europa überhaupt erst als imaginäres Gebilde so wirklich herausgebildet. Dass dieses eine andere Rolle spielt und da sowohl, also da die gegenwärtigen Rechten sowohl europäische Anrufungen machen als auch nationale und es verschiedene Konsensformen gibt, wie das Europa der Nation, patriotische Europäer, ist ja genauso eine Frage, könnte man noch drüber reden, dass man da, wenn man nicht den einen oder den anderen Rechten fortwährend partiell Recht geben will, dass man das nur machen kann, indem man auf ein antikoloniales und transnationales Europa orientiert. Und dass es hierfür, denke ich, schon einer ideologiekritischen Praxis bedarf, die Konzepte von Ethnizität und Kultur mit Nachdruck zurückweist. Also im Fehlen einer solchen Praxis sehe ich gegenwärtig den größten Mangel auch der linken Intellektuellen. Wenn beispielsweise als links geltende Publizisten behaupten, dass die sexistischen Gewalttaten der Kölner Silvesternacht sich ohne Rekurs auf die ethnische Herkunft der Täter überhaupt nicht auf den Begriff bringen, Zitat, also das war gerade ein Zitat, bringen ließen, dann findet hier genau eine solche Ethnisierung des Sozialen statt. Also eine Anspielung auch wiederum, die letztlich unüberwindliche Grenzen und Unterschiede postuliert. Eine Redeweise, die also als rassistisch zu denunzieren wäre. Der Kampf, wie er in Deutschland zwischen den autoritären Kollektivbildungen der rassistischen Gemeinschaft und den liberalen humanistischen Kräften geführt wird, lässt sich vielleicht zugespitzt als Kampf um den Sinn des Wortes Mensch auch begreifen. Das ist mein letzter Punkt. Die rassistische Gemeinschaft zielt in ihrer Zementierung der fiktiven Grenze zwischen dem eigenen und dem Fremden, die zugleich eine Grenze zwischen Menschen und Untermenschen zieht, eine zumindest implizite Hierarchisierung, wie ethnopluralistisch und differenzialistisch sich der Rassismus auch immer ausnimmt, da ist immer eine Hierarchisierung drin. Diese rassistische Gemeinschaft zielt in ihren Praktiken auf eine Verweigerung von jedem Recht, auf die Verweigerung des Rechtes zu leben letztlich. Demgegenüber steht der liberale humanistische Appell, aber es sind doch Menschen wie wir oder wir sind alle Menschen. Solch abstrakter Universalismus bleibt aber unwirksam gegenüber den rassistischen Artikulationen, da in der Idee des Menschen und den daran gebundenen anthropologischen Annahmen eben diese Grenze vom Menschen zum Inframenschlichen, zum Untermenschlichen zementiert wird, auf der die rassistische Trennung von eigenem und Fremden immer auch beruht. Also an der Frage demgegenüber nach der Unterscheidung von Mensch und Bürgerin lässt sich dann auch zeigen, warum das so unzulänglich ist. Denn wenn der Rassismus das Recht zu leben abspricht, dann desartikuliert der abstrakte Humanismus die Frage nach dem Recht auf Rechte. Also etwa entsprechend einer paternalistischen Logik der Fürsorge. Ja, wenn drüben steht, hier im Plakat, Freiheit, Gleichheit, Menschlichkeit, dann appelliert das erstmal an diese Fürsorge, die okay ist, die wichtig ist, aber ich glaube, ein Antirassismus muss darüber hinausgehen. Er muss diese Trennungen, diese produzierten Trennungen angreifen. Sonst schnurrt die Politik hier zusammen auf eine Frage der Moral und damit doch auf eine Frage, die bestehenden Unterschiede, die der Rassismus produziert, die rassistische Trennung produziert, nicht beseitigen kann. Der allgemeine Appell an die Menschlichkeit hilft also nur begrenzt weiter. Der gemeinsame Kampf um Rechte, um die Gleichsetzung von Mensch und BürgerInnen, der kann hingegen den abstrakten Universalismus in einen konkreten verwandeln und den rassistischen Zuschreibungen entgehen. Solche Kämpfe arbeiten, und ich will gar nicht sagen, dass das Plakat das nicht auch tut, was unter dieser Formel gefasst wurde, aber die Formel an sich nicht. Solche Kämpfe, die arbeiten an einer solidarischen Verbindung, um nicht etwa die bestehenden Hierarchisierungen unter dem Deckmantel der Menschlichkeit zu reproduzieren, sondern auf sie hinzuweisen und sie zu beseitigen. Also ihre Ausgangspunkte sind dann nicht das abstrakte Allgemeine, wir sind alle Menschen, sondern die unterschiedlichen Zugänge zu Wohnungen und Arbeit, die unterschiedlichen Aufenthaltsstatus, wie bestehende Stigmatisierung. Und ihre Perspektive ist es, diese Politik zu verändern, Papiere für alle und eine Stadt für alle durchzusetzen. Mit einem Wort, sie affirmieren weder die fiktiven Grenzziehungen zwischen Eigenem und Fremdem, noch nehmen sie sie einfach als gegeben hin, sondern sie etablieren ein gemeinsames, das in dem unabgegoltenen Anspruch, Gleichheit und Freiheit für alle zu verwirklichen besteht. Um jetzt den Ideologen der neuen Rechten nicht das Feld zu überlassen, sondern sie wirksam bekämpfen zu können, wäre deshalb eine intellektuelle Praxis auch zu forcieren, die eine Sprache von radikaler Kritik reaktualisiert und die versucht, an einer explizit antirassistischen Organisation mitzuwirken. Das wäre der Versuch, eben ein Zusammenkommen von Menschen zu ermöglichen, mit dem Ziel, sich den kulturalistischen Identifikationen zu entziehen und auf ein gemeinsames zu orientieren. Also, das nicht nach rassistischen Zuschreibungen funktioniert, indem nicht nach Pass und Herkunft gefragt wird, sondern eine Organisation, eine antiautoritäre Kollektivbildung, wenn man so will, die politisch schlagkräftig sein kann, aber in der die Haltung gegen den Rassismus das Entscheidende ist, unter dem wir zusammenkommen können. Genau. Das wär's.